Kundgabe 3311. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.10.1944. Stützen in kommender Zeit. Arbeiter des Herrn. Die meinigen führe ich zusammen, auf dass sie in geistiger Verbundenheit mir dienen und den Mitmenschen feste Stützen sein in der kommenden Zeit. Es geht um Großes. Es geht um die Errettung der in finsterster Geistesnacht schmachtenden Seelen, deren Wille mir nicht ganz abgewandt ist. Und diese Errettung erfordert überregsame Kräfte auf Erden, die in meinem Namen sprechen, die ausgestattet sind mit Kraft und Weisheit, die mir so verbunden sind, dass ich selbst durch sie wirken kann. Und solche Kräfte bilde ich mir heran in der Zeit, die dem letzten Kampf auf Erden vorangeht. Es sind die Menschen, die das Verlangen nach mir dazu befähigt, die Wahrheit aufzunehmen. Denn ohne Vermittlung der Wahrheit gibt es keine Rettung für die Seelen. Nur das Zuführen der Wahrheit kann sie auf den rechten Weg leiten. Nur durch die Wahrheit lernen sie mich erkennen und lieben. Und Letzteres ist unbedingt nötig, um einen Wandel ihres Lebens zu bewerkstelligen. Und dazu muss ihnen die Wahrheit dargeboten werden, und ich benötige dazu fleißige Arbeiter auf Erden, welche die Wahrheit in Form meines Wortes von mir entgegennehmen und sie weitertragen. Ich selbst unterweise meine Arbeiter, in welcher Art sie tätig sein sollen, und ich führe ihnen Kraft zu, wo ihnen solche mangelt, wieder in der Weise, wie sie an ihnen am wirksamsten ist. Denn ich weiß um eines jeden Befähigung und entsprechend stelle ich ihn an den Platz, in das Arbeitsfeld, wo er mir am erfolgreichsten dienen kann. Mein Wille ist, dass ich in Liebe zusammentun, die für mich wirken sollen. Mein Wille ist, dass jede Gelegenheit genützt wird, um die Kraft zu vermehren, die der geistigen Arbeit zuträglich ist. Und mein Wille ist, dass jegliche Bindung das geistige Ziel anstrebt, ansonsten sie nicht von mir gesegnet sein kann. Ich will in meinem Hause tätig sein, das heißt, voll und ganz sollen die Menschen mir angehören, durch die ich wirke, die mein Geist durchstrahlt. Und dieses setzet voraus, dass sie die Welt ganz unbeachtet lassen, dass sie in keiner Weise irdische Vorteile zu erringen trachten, dass sie nur einzig und allein mich anstreben und gemeinsam den Weg zu mir und mit mir zurücklegen wollen, der ihnen reichlich Arbeit für mein Reich einträgt. Denn dieses allein ist wichtig in der kommenden Zeit, dass für offene Türen gesorgt werde, durch die ich hineintreten kann in die Herzen der Menschen. Und jeder soll schaffen nach seinen Kräften. Jeder soll mich an sich zu fesseln suchen durch unentwegtes Wirken in Liebe. Er soll die geistige Bindung herstellen mit mir, die unlösbar ist. Und er soll stets nur auf die Äußerung meines Willens horchen, um ihn freudig zu erfüllen. Und darum führe ich die Menschen zusammen, die bereit sind, für mich zu wirken, auf dass sie ausreifen aneinander, auf dass sie sich ergänzen und zur Liebe anregen, auf dass ich ihre Kraft zusammenschließe und sie segensreich tätig sein können für mich und mein Reich. Die Gnadengabe, die ich ihnen fortgesetzt biete, mein Wort, soll sie vorerst für ihre Tätigkeit tauglich machen. Und erst, wenn sie gänzlich von meinem Wort durchdrungen sind, kann die Arbeit einsetzen. Denn das Verbreiten der Wahrheit bedingt, dass sie zuvor erst selbst in der Wahrheit stehen, dass sie wissend werden, um rechtes Wissen verbreiten zu können. Und mein Segen begleitet alle meine Kinder, meine Diener auf Erden, die sich für mich und mein Wort einsetzen wollen. Mein Segen aber bedeutet vermehrte Kraft und sicheren Erfolg. Mein Segen bedeutet ferner Wohlgefallen an allen Bemühungen, die der Verbreitung meines Wortes gelten. Und was mir wohlgefällt, das wird auch nicht vergeblich sein, weil meine Liebe darauf ruht und dies immer Kraft bedeutet. Und so ich meine Diener auf Erden segne, können sie unbesorgt ihres Amtes walten. Ihr Denken und Handeln wird recht sein. Sie werden ihren Erdenweg zurücklegen, meinem Willen entsprechend. Denn ich selbst lenke auch die irdische Lebensbahn so, wie es gut ist und erfolgreich für die seelische Entwicklung des Einzelnen, sowohl als auch der Menschen, für die meine Diener auf Erden tätig sein sollen. Denn wer sich mir hingegeben hat, dessen Schicksal ist besiegelt. Ich nütze ihn als Arbeiter in meinem Weinberg und gebe ihn nimmer frei. Doch auch er wird nicht mehr von mir gehen wollen und mir seine Dienste antragen bis an sein Lebensende. Amen.